glauben, dass es vorbei ist und dass wir nichts mehr teilen. 3 Jahre einfach weggeschnipst. Wie eine Trauerweide beuge ich mich, bis ich einknick. Trag Augenringe bis zum Kinn als mein neues Accessoire. Dauernd totenblass, ich mach mir selber Angst. Jede Kurve nehm ich scharf, fahr mich halb ins Grab. Warum mach ich das? Ich will, dass der Bass mir in den Magen schlägt. Ein Tinnitus im Ohr. Ich will, dass es kratzt und meine Lungen brennen. Hab den Verstand verloren. Und vielleicht klingt das extrem, ich würd sogar Gift nehmen. Will einfach zugrunde gehen, nur damit ich nicht fühl, wie sehr ich dich vermiss. Und dass das unser Ende ist. Wir waren uns selten einig, trotzdem 2 Puzzleteile, die irgendwie zusammengehören. Und tief im Innern weiß ich, dass ich jetzt wieder frei bin. Doch ich trag deinen Namen auf der Stirn als mein neues Accessoire. Dauernd totenblass, ich mach mir selber Angst. Jede Kurve nehm ich scharf, fahr mich halb ins Grab. Warum mach ich das? Ich will, dass der Bass mir in den Magen schlägt. Ein Tinnitus im Ohr. Ich will, dass es kratzt und meine Lungen brennen. Hab den Verstand verloren. Und vielleicht klingt das extrem, ich würd sogar Gift nehmen. Will einfach zugrunde gehen, nur damit ich nicht fühl, wie sehr ich dich vermiss. Und dass das unser Ende ist. Das ist unser Ende.